Schon wieder so früh auf den Beinen, schon wieder so früh auf dem Weg. Schon wieder nicht sicher, ob sein Herz eigentlich noch schlägt. Schon wieder so vergessen, schon wieder so verloren. Schon wieder nicht sicher, ob sie ihn hier noch gebrauchen können. Können Sie mir bitte die Uhrzeit verraten? Ich hab vergessen, wie man die Uhr liest. Können Sie mir über die Straße helfen? Ohne dass jetzt hier gleich Blut fließt. Sieh das Ende des Tunnels sich immer weiter entfernen. Lampen, die hier leuchten, sind die von einem anderen Stern. Ganz egal, was er leuchten erkennt, glücklich wird er hier nicht mehr werden. Und dann trinkt Herr Lehmann seinen Backsilber nach aus und geh zufrieden nach Haus. Schon wieder so viel unter Menschen, schon wieder so viel zum Verdrängen. Schon wieder nicht das Wahre, muss er schon so früh erkennen. Schon wieder so viel zu erzählen, dabei schon wieder nichts erlebt. Wieder so viel zum Rühren und zu sehen, wo man steht. Können Sie mir bitte nochmal verzeihen? Ich hab versucht, dass es nie so weit kommt. Können Sie mich danach bitte lieben? Ohne ein Wort mehr. Sieh das Ende des Tunnels sich immer weiter entfernen. Lampen, die hier leuchten, sind die von einem anderen Stern. Ganz egal, was er leuchten erkennt, glücklich wird er hier nicht mehr werden. Und dann trinkt Herr Lehmann seinen Backsilber noch aus und geht zufrieden nach Haus. Er schweckt in Erinnerung, die gern wiederkommen, zurückblickend auf die gute alte Zeit. Er schließt die Kiste nun und versenkt diese Meer. Mit so viel Nostalgie macht sein Herz nur schwer. Er sieht das Ende des Tunnels sich immer weiter entfernen. Die Lampen, die hier leuchten, sind die von einem anderen Stern. Ganz egal, was er leuchten erkennt, glücklich wird er hier nicht mehr werden. Und dann trinkt Herr Lehmann seinen Backsilber noch aus und geht zufrieden nach Haus.